1. Mein Sohn, acte auf meine Weisheit und nage dein Ohr meiner einzig zu. 2. Damit du Besonnenheit bewahrst und dein Lippen Erkenntnis behalten. 3. Denn die Lippen einer fremden Frau sind sus wie Honig und ihr Wort schmeichelhafter als all. 4. Doch am Ende weist sie sich als bitter wie Wurmart und schoff wie ein zweischneidiges Schwert. 5. Ihr Fass führen direkt zum Tod und ihr Schreit streben zur Unterwelt hinab. 6. Ihr Fade sind verwirren, so dass sie den Weg des Lebens verfällt und nicht weiß, wohin ihr Schreit sie führen. 7. Die Schalb, mein Son, gehorcht mir und weicht nicht von den Worten meines Manns ab. 8. Halte dich fern von und nahe dich nicht der Tür ihres Hauses. 9. Damit du nicht den jugenden Ereien anderwärtigst und den Bessen jar einem Grausamen opferst. 10. Damit sich nicht fremde und deinem Vermogen bereichen und der Ertrag deiner Muhen nicht in das Haus eins auswortigen gelangt. 11. Und du am Endstonen must, wenn dein Körper und dein Kraft dahinschwinden. 12. Und du dann sagen must, ach, das ich Disziplin gehast und mein Haus Ermanning Verschmart hat. 13. Das ICH nicht auf die Stimme meiner Lehrer gehort und denen, die mich unterwiesen, kein Geho geschenkt habe. 14. ICH wer beinahe vollständig ins Unglück geraten, mitten in der Versammlung und der Gemeinde. 15. Trinkwasser aus deiner eigenen Zisternen das, was aus deinem Brunnen herverquillt. 16. Sollten den Quellen nach Ossen überfließen und den Wasserstrom auf die öffentlichen Platz gelangen. 17. Sie sollen dir all eingehoren und nicht mit Fremden geteilt werden. 18. Dein Quell sei gesegnet, damit du Freud und der Frau deiner Jugendest. 19. Sei ein lieblich Hirschkuh und ein anmutig Gazelle, ihr Brustmogen dich allerseite freuen, und dirch ihr lieb mogest du stets in Versuchung geraten. 20. Warum aber, mein Sohn, solltest du dich von einer fremden Frau verführen lassen und den Bussen einer auswortigen umarmen? 21. Denn die Wedgeds Menschen liegen klar vor den Augen Jahwehs, und erkennt all ihr Fade genau. 22. Die eigenen Verfelungen fangen den Gottlosen ein, und Word dirch die Fesseln seiner Sunde festgehalten. 23. A Word sterben, weil im Disziplin fällt, und aufgrund seiner großen Torheit Word zu voll kommen.